Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Encontros, improvisierte Musik der anderen Amerikas, vorgestellt von Karl Lippe-Gauss. Hier ist die legendäre brasilianische Sängerin Elsa Soares, die schon über 45 Alben veröffentlicht hat seit dem Jahr 1960. Elsa Soares singt Aquarello do Brasil von ihrem Mentor Ari Barroso, eine brasilianische Nationalhymne. Bamboleio que faz gingar Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor, Brasil, pra mim. Do cerrado, bota o rei Congo no concado, Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. A luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões. Seu vestido renda do Brasil pra mim, pra mim, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa. Estrosa, de olhar indiferente, o Brasil samba que dá bambolê que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor, Brasil pra mim. Esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, pra mim, terra de samba e pandeiro. Der brasilianische Romancier, Liedermacher, Sänger und Komponist Chico Buarque hält sich seit einigen Monaten mehr in seinem Apartment in Paris auf, um einen neuen Roman zu schreiben, wie er sagt. Aber natürlich macht ihm die Situation in Brasilien zurzeit mit Bolsonaro große Sorgen. Er sagt, das Image Brasiliens international geht derzeit gegen Null. Wir müssen unbedingt etwas tun. Das hat er schon immer getan. Er war schon immer sehr engagiert. Er schrieb sehr engagierte Songs während der Militärdiktatur. Er beteiligte sich aktiv daran, dass die Machthaber damals abgelöst wurden, und er schrieb jede Menge Lieder, die Mut machen sollten, wie Apesar de Você, trotz dir, obwohl es dich gibt, wird es weitergehen mit diesem Land, so ungefähr der Sinn dieses bekannten Songs von Chico Buarque. Zu seinen ersten Hits gehörte O Que Será, Que Será, und wir hören es hier in zwei Versionen, einmal mit dem Trio Esperanza und dann mit Hamilton Giolanda. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito, me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá? O que não tem remédio nem nunca terá? O que não tem receita? O que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia? Que é feito uma aguardente que não sacia? Que é feito estar doente de uma folia? Que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia. Que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar? Que todos os ardores me vêm atiçar? Que todos os suores me vêm encharcar? Que todos os meus nervos estão a rogar? E todos os meus órgãos estão a clamar? E uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem juízo. Thank you. Unzählige Variationen kann Hamilton Giolando auf seinem Instrument im Bandolim selbst einer so simplen Melodie wie O Che Sarà von Chico Buarque abgewinnen. Übrigens ein sehr interessanter Text. Einen interessanten Text hat dieses Lied. Es ist fast so etwas wie ein Stoßgebet, ein Frühwerk von Chico Buarque. Damit komme ich jetzt wieder nach Kuba zu Silvio Rodriguez, einem der großen Liedermacher der Insel, Jahrgang 1946. Er kommt aus einem Dorf in der Provinz Havanna und ist der Sohn einer einfachen Landarbeiterfamilie. Sein Großvater war Tabakarbeiter und ein Bekannter des kubanischen Freiheitskämpfers José Martí. Silvio Rodriguez' eigene Biografie ist fast so etwas wie eine Achterbahnfahrt, wenn man seine Position zu Fidel Castro sich anschaut oder zur Meinungsfreiheit auf der Insel. Gleichzeitig schreibt er hochpoetische Chansons, die auch die Jazzmusiker sehr interessieren. Vor allem der schwedische Jazzpianist Bobo Stenson hat mit seinem Trio auf fast jedem Album einen Song von Silvio Rodriguez. Und sein Bassist Anders Jormin erklärte mir einmal, das habe zu tun mit dem regen Kulturaustausch, den es gab zwischen Schweden und Kuba, sowie ja auch zwischen der DDR und Kuba. Hören wir zuerst Silvio Rodriguez selbst in seinem Song Playa Girón. Und danach ein Chorstück, das er komponiert hat. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades. Hasta donde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Abre con la moldura, la mano al codo, el espanto y la ternura, crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la fe la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa. Espanto y la ternura, corre la suerte con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte. Entre el espanto y la ternura, transcurre todo, el hombre se abre con la moldura, la mano al codo. Entre el espanto y la ternura, crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la flor, la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa. Entre el espanto y la ternura, corre la suerte con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte. Entre el espanto y la ternura, ayer y hoy día, pasan las verdes y las maduras. Hay todavía, hay todavía. Entre el espanto y la ternura, hora temprana, trabajo del hombre y la locura. Para mañana, para mañana. Qué noche llena de asocio y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la genúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdida como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra garúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Pescava desde menino, mestre das águas proeiro do litoral nordestino. Em roda de jangadeiro, deixou seu nome Quirino. Quem vive em chão de barqueiro, sangue, suor, maresia, rua ficou com esse cheiro, subia a água e batia, tudo sumiu no aguaceiro. Estão na Bahia do quebra-mar a costeira, do fundo nada surgia, só da jangada madeira. As moças em Romaria puxavam reza pra fim do sétimo dia, fez-se a oração derradeira. A sua história foi bela, virou cordel, seu destino tem nome em pano de vela, verso em chegança e divino. Mais uma moça donzela teve depois um menino. A cara do filho dela era de novo Quirino. Thank you. Where there's a port, there's ships. Where there's ships, there's sailors. The sailors, where there's sailors, there's whorehouses, prostitution, and alcohol. And Montevideo, like Buenos Aires, there are two ports, very important ports. And that's what happened with Montevideo and Buenos Aires. The sailors went there, and the tango started in Buenos Aires, and it also started in Montevideo at the same time. 1880, more or less, it's more than 100 years it started. And in Montevideo, but Montevideo got other types of music. Montevideo have Africans in Uruguay that come from Brazil, because it's near the border, it's on the border with Brazil. So that's why in Uruguay you can find Negroes, but in Argentina we don't have Negroes. If we have a few Negroes that come from Uruguay, that's all. But Argentina isn't a country of Negroes. It's very strange, but that's how it is. Nearly all the population of Argentina are from Italy, from Spain, from France, and from England and Germany. And we have German people living in Argentina, as the German live in Brazil. A lot of German colonies. Die Stimme von Astor Piazzolla und das Bandoneon von Dino Saluzzi. Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero. Cosa, negra presuntuosa. Mira, que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota, que me está de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré Yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Thank you. Das waren zuletzt der Gitarrist Sebastian Castro und der Bandoneonspieler Santiago Arias. Er ist die große Entdeckung des neuen Dominic Miller-Albums Absinthe. Santiago Arias ist ein Schüler von Dino Saluzzi und kommt noch weiter nördlich als Dino aus dem äußersten Norden Argentiniens. Und bevor ich wusste, woher er kam, hörte ich schon in seiner Musik die Nähe zu Bolivien. Musik kann also wirklich auch geografisch Dinge mitteilen und transportieren. Santiago Arias spielt das Bandoneon, von dem Astor Piazzolla sagt, es sei das schwerste Instrument der Welt. Und weiter sagt er mir in einem Interview, wenn mir jemand nochmal als Junge sagen würde, ich solle Bandoneon spielen lernen, dann würde ich dieser Person sagen, go to hell, fahr zur Hölle. Nun, Susana Baca hörten wir ebenfalls, eine afro-peruanische Sängerin, eine sehr bekannte Künstlerin in ihrem Land. Sie wurde sogar berufen zur Ministerin, zur Kulturministerin, konnte das allerdings wegen einer Kabinettsumbildung nur einige Monate lang tun. Wir hörten von ihr den Song Negra Presentuosa und Dino Saluzzi aus seinem ersten Soloalbum, das Manfred Eicher mit ihm produzierte, Passos Quequeda von Dino Saluzzi. Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk, heute Encontros, Musik der anderen Amerikas. Prazer rever-te, gozando paz, saúde, amor, felicidade. Ai que bom, que tremenda saudade. Vontade de beijar você, cantar, beber, sei lá porquê. Me traga viola, meu trago, meu gole. Vamos comemorar nada como regressarmos ao nosso lugar. Vamos comemorar, nada como regressarmos ao nosso lugar, ao nosso lar, ao nosso bar de fé. Ver os amigos, abraçá-los e chorar de emoção, lhes contar boas novas, novas, até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare meu peito, satisfeito, cheguei, graças a Deus. Hoje não há ninguém mais feliz que eu, porque cheguei, graças a Deus. Hoje não há ninguém mais feliz que eu. E volto ao nosso lar, ao nosso bar de fé. Ver os amigos, abraçá-los e chorar de emoção, lhes contar boas novas, novas, até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare meu peito, hoje estou satisfeito, cheguei, graças a Deus. Hoje não há ninguém mais feliz que eu, porque cheguei, graças a Deus. Hoje não há ninguém mais feliz que eu. E volto ao nosso lar, ao nó, ao nó, ao nó, ao nó. Das war etwas abrupt, endete hier dieses Stück, sorry. Das war Egberto Gismonti in einer seltenen Rolle als Sänger aus seinem Album No Caipira. Der amerikanische Jazzkritiker Joseph Woodard von der Westküste schreibt, im Werk des Brasilianers werde die Trennungslinie zwischen Folklore, Klassik, Anklängen an Jazz und unzählige Modi der Invention auf ganz wunderbare Weise verwischt. Gismonti kam 1947 in der brasilianischen Kleinstadt Carmo zur Welt. Und Carmo, so heißt auch sein Plattenlabel. Er war der Sohn eines Libanesen und einer Sizilianerin aus Catania. Hochmusikalisch, bekam mit 6 Jahren den ersten Musikunterricht, lernte zuerst Klavier, später auch Flöte, Querflöte und Klarinette. Sein außergewöhnliches Können an der Gitarre und am Klavier brachte er sich selbst bei mit 21 Jahren. Später reiste er nach Paris, wurde musikalischer Berater, kann man vielleicht sagen, der singenden Schauspielerin Marie Laforêt. Er studierte aber auch gleichzeitig bei Nadia Boulanger und ein Jahr bei dem Zwölftonkomponisten Jean Baraquet, dem Meisterschüler Anton Webers. Egberto liebt Mathematik und hatte ein großes Interesse an elektronischer Musik. Er sagt, alle europäischen Kulturen und andere Kulturen sind Teil unserer brasilianischen Kultur. Musica da Sobrevivencia, die Musik des Überlebens, daraus hören wir die Komposition Carmem. Thank you. cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de picara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita?